Erster Jesus erzählte seinen Jüngern auch eine Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter, dem vorgeworfen wurde, dass er sein Geld verschwendete. Zweiter deshalb rief der reiche Mann den Verwalter zu sich und fragte ihn, was höre ich da über dich? Lege Rechenschaft über deine Arbeit ab, denn du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Dritter der Verwalter dachte bei sich, was soll ich tun, weil mein Herr mir die Verwaltung wegnimmt? Ich bin nicht stark genug, um auf dem Feld zu arbeiten, und ich schäme mich, zu betteln. Vierter er überlegte, ich weiß, was ich tun werde, damit die Leute mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich meine Arbeit verloren habe. Fünfter dann rief er alle Schuldner seines Herrn einzeln zu sich und fragte den ersten, wie viel schuldest du meinem Herrn? Sechster der Schuldner antwortete, 100 Bart Öl. Der Verwalter sagte zu ihm, nimm dein Schuldbuch, setz dich schnell hin und schreibe 50. Siebter danach fragte er einen anderen, und du, wie viel bist du schuldig? Dieser antwortete, 100 Kor Weizen. Der Verwalter sagte zu ihm, nimm dein Buch und schreibe 80. Achter der Herr lobte den unehrlichen Verwalter, weil er so klug gehandelt hatte, denn die Menschen dieser Welt sind oft klüger im Umgang mit ihresgleichen als die Kinder des Lichts. Neunter und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Reichtum, damit sie euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen, wenn er euch nicht mehr hilft. Zehnter wer im Kleinen treu ist, ist auch im Großen treu, und wer im Kleinen unehrlich ist, ist auch im Großen unehrlich. Elfter wenn ihr also mit dem ungerechten Reichtum nicht treu umgeht, wer wird euch dann den wahren Reichtum anvertrauen? Zwölfter und wenn ihr mit dem, was anderen gehört, nicht treu wart, wer wird euch dann das geben, was euch wirklich gehört? Dreizehnter kein Diener kann zwei Herren dienen, denn er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Reichtum dienen. Vierzehnter die Pharisäer, die das Geld liebten, hörten all das und spotteten über Jesus. Fünfzehnter er sagte zu ihnen, ihr seid es, die sich vor den Menschen als gerecht darstellen, aber Gott kennt eure Herzen, denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, ist vor Gott ein Greuel. Sechzehnter das Gesetz und die Propheten galten bis Johannes. Seitdem wird die gute Nachricht vom Reich Gottes verkündet und jeder versucht, hineinzukommen. Siebzehnter es ist leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur der kleinste Teil des Gesetzes seine Gültigkeit verliert. Achtzehnter wer seine Frau verstößt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wer eine Frau heiratet, die von ihrem Mann verstoßen wurde, begeht ebenfalls Ehebruch. Neunzehnter es gab einmal einen reichen Mann, der trug teure Kleidung aus Purpur und feinem Leinen und lebte jeden Tag in großem Luxus. Zwanzigster aber ein armer Mann namens Lazarus lag vor der Tür des Reichen. Er war voller Geschwüre. 21. Er hätte sich gerne mit den Resten vom Tisch des Reichen satt gegessen. Sogar die Hunde kamen und leckten seine Wunden. 22. Es geschah, dass der arme Mann starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. 23. Im Totenreich, wo er große Qualen litt, blickte der reiche Mann auf und sah Abraham von Weitem und Lazarus bei ihm. 24. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schicke Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser taucht und meine Zunge kühlt, denn ich leide schrecklich in dieser Flamme. 25. Abraham antwortete, mein Kind, erinnere dich, dass du in deinem Leben all das Gute bekommen hast, während Lazarus nur Schlechtes erfuhr. Jetzt wird er hier getröstet, aber du leidest Qualen. 26. Außerdem ist zwischen uns und euch eine große Kluft, so dass niemand von hier zu euch hinübergehen kann und auch niemand von dort zu uns herüberkommen kann. 27. Der reiche Mann sagte, dann bitte ich dich, Vater, schicke Lazarus in das Haus meines Vaters, 28. Denn ich habe 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. 29. Abraham antwortete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. 30. Der reiche Mann erwiderte, nein, Vater Abraham, aber wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, dann werden sie ihre Meinung ändern und Buße tun. 31. Abraham sagte zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, selbst wenn jemand von den Toten aufersteht.